Das stille Gold der alten Dame. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Leo Mallet. Der Frühling war etwas spät dran in diesem Jahr. Dafür legte er sich aber mächtig ins Zeug, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Noch nie hatten die Bäume so schnell ihr grünes Kleid angelegt und noch nie hatten die Vögel im Bois de Boulogne so laut gezwitschert. Um Punkt 2 war ich in einem Haus in der Rue Ranelagh verabredet. Zwischen der Avenue Mozart und dem Quai de Passy. Hochherrschaftliche Villa, Jahrhundertwende, Jugendstil, Hochparterre mit einer Etage. Ein sehr hübsches Haus. Leider wurde es von einem Wolkenkratzer erdrückt, der direkt dahinter aufragte, wahrscheinlich in der Rue des Bauches. Guten Tag, Monsieur. Guten Tag, Nestor Burma. Madame Hélot erwartet mich. Ja, Monsieur. Wenn Monsieur mir folgen wollt. Der Butler führte mich in ein altmodisches, aber ganz hübsches Zimmer, das mit Stilmöbeln und Nippes vollgestopft war. Von draußen streichelte der Zweig eines Baumes das Fenster. Sie sind also Monsieur Burma? Madame. Mit ihren etwas über 50 Jahren hatte Madame Hélot nicht mehr Falten im Gesicht, als es das Zeitalter der Schönheitschirurgie erlaubte. Alles an ihr war in Grau gehalten, passend zur Augenfarbe. Ich erwarte keine Wunder von Ihnen, aber es muss schnell gehen. Und es gibt im Übrigen keinen Grund dafür, dass die Sache nicht schnell erledigt werden könnte. Setzen Sie sich. Danke. Ohne sich in Ihrem Sessel zu bewegen, wies sie mit einer schönen weißen Hand auf einen Stuhl. Die zarten Beine und die kunstvolle Rückenlehne dieses Sitzmöbels sahen ziemlich zerbrechlich aus. Es geht um Folgendes. Mir ist sehr wertvoller Schmuck gestohlen worden und ich möchte ihn gerne ohne großes Aufsehen wiederbekommen. Ich weiß, wer ihn gestohlen hat und ich möchte, dass Sie den Mann treffen und ihm begreiflich machen, dass ihm die Beute nichts einbringen wird. Ah ja? Ich will ihm zugestehen, dass er vielleicht in einem Moment geistiger Verwirrung gehandelt hat und bin bereit, ihm zu verzeihen. Ich könnte zur Not auch selbst gehen zu diesem Treffen. Oder ich könnte Jerome schicken, unseren Butler. Aber ich denke, Sie haben mehr Erfahrung mit solchen Verhandlungen. Und Celestin wird von Ihrem Status als Detektiv sicherlich beeindruckt sein. Celestin? So heißt der Dieb. Sein wirklicher Name ist Yves Benesch. Aber hier im Haus nannten wir ihn Celestin. Er war unser Chauffeur. Madame Hélot erklärte, sie habe Celestin rausgeschmissen, weil ihr bestimmte Dinge nicht gepasst hätten. Und der Domestik habe sich gerächt, indem er den Schmuck habe mitgehen lassen. Es geht um 2 Perlenketten, eine herzförmige Brosche mit Diamanten besetzt, einen Anhänger, einen Brillantring und 2 oder 3 weniger wertvolle Ringe. Sie finden ihn in der Rue de Boulainvilliers. Wen, Madame? Celestin. Es ist ein Hotel, eine Art Heimathafen für ihn. Dort wohnt er zwischen 2 Arbeitsstellen. Hinter ihrem Rücken holte Madame eine Tasche hervor und daraus ein paar nagelneue Banknoten. Wenn er den Schmuck nicht so hergibt, dann, wenn eine Prämie für Unehrlichkeit die Dinge vereinfachen kann. In diesem Falle gehe ich bis zu 100.000 Francs. Ja, verlassen Sie sich nur auf mich, aber ich würde mir gerne ein Bild von diesem Yves Benesch machen. Haben Sie ein Foto von ihm? Sie erstarrte unmerklich. Warum sollte ich ein Foto von ihm haben? Naja, mir konnte es egal sein, aber dass Yves Benesch nur der Chauffeur von Madame gewesen sein sollte, konnte mir niemand erzählen. Als ich auf der anderen Straßenseite vor dem Haus stand, stopfte ich mir erstmal meine Stierkopfpfeife und fragte mich, ob mir nicht gerade ein wunderschönes Märchen erzählt worden war. Guten Tag, Monsieur. Na, warten Sie auf mich? Sie war fast noch ein Kind. Mit traurigen Augen lächelte sie mich an. Die kastanienbraunen, leicht rötlichen Haare fielen in Fransen auf die Schultern. Sah aus wie ein kleiner Wildfang. Der obere Knopf der Bluse fehlte. Ich weiß, wer Sie sind. Was Sie nicht sagen. Sie sind der Märchenprinz, der mich entführen will. Leider nein, Mademoiselle. Dafür bin ich doch viel zu alt. Aber für Oma wohl nicht, was? Oma? Madame Melo, da kommen Sie doch her. Aber sie ist nicht meine Großmutter. Ich nenne sie nur so. Plötzlich verabschiedete sie sich. In ihren Ballerinaschuhen überquerte sie die Straße und ging auf die Jugendstilvilla zu. Am Gartentor wartete Jérôme, der Butler. Ich klopfte meine Pfeife aus und fuhr zum Hotel de l'Ascension, um Yves Benesch zu besuchen, aber natürlich war er nicht da. Helene, mein Schatz, ich bin's, Ihr Chef. Ah, ja. Ich habe mich im Hotel de l'Ascension einquartiert. Packen Sie mir bitte einen kleinen Koffer, ich komme dann abholen. Für welche Zwecke benötigen der Herr denn die Garderobe? Aber Helene, ich darf nicht darüber sprechen. Verdeckte Ermittlungen. Also das Übliche, ich weiß schon. So ist es. Und sehen Sie mal in unserer Kartei nach Abteilung Hauspersonal und Abteilung Chauffeure. Ich suche die Adresse eines Bistros. Für Chauffeure? Ja, für echauffierte Chauffeure. Und jetzt an die Arbeit. Nachdem ich Madame Elom einen neuen Arbeitsplatz im Chauffeurhotel durchgegeben hatte, rief Hélène an. Chef, das Bistro heißt La Gauloise, Chaussée de la Muette. Viel Spaß. Es war natürlich kein Zufall, dass Yves Benesch, genannt Celestin, an der Theke stand im La Gauloise. Sein Aussehen entsprach genau der Beschreibung von Madame Elo. 35 Jahre, 1,70 Meter groß, athletische Figur. Der kleine Dicke neben ihm war kahlköpfig und hatte grobe Gesichtszüge. Ein Auge schielte zum nächstbesten Schlüsselloch und das andere zum geeigneten Teller, auf den er spucken konnte. Sah aus wie eine Fledermaus. Yves Benesch dagegen glich einem jugendlichen Liebhaber, mit einem Blick der Frauen zugrunde richtet. Was nimmst du, Yves? Ein Vichy. Oh, muss ja nicht unbedingt eine Fahne haben. Tja, sieht so aus, als wäre ich nicht lange arbeitslos gewesen. Hättet ihr auch so passen können, im Frühling. Das tut man nicht alles für seine alten Tage. Benesch verabschiedete sich bald und ich heftete mich an seine Fersen. Mehrmals schaute er in ein Notizbuch, dann betrat er ein vornehmes Haus in der Rue de l'Albonie, genau gegenüber der Metrostation Passy. Ich ging ins Hotel zurück und suchte in einem Telefonbuch, das nach Straßen geordnet ist, die Gastgeber von Celestin heraus. Es handelte sich um Baron und Baronin Dorimont. Es war ein schöner Frühlingstag gewesen, aber mit dem Abend zogen dunkle Wolken auf. Durch das offene Fenster drangen nur wenige Geräusche herein. Und wenn ich nicht auf Benesch gewartet hätte, wäre ich eingeschlafen. Hey, wohlbekommt, Celestin. Moment mal, was soll denn das? Wie kommen Sie überhaupt hier rein? Stammt der Gin von Madame Elo? Benesch goss sich noch einen ein und schwieg. Ich reichte ihm meine Visitenkarte. Dann befühlte ich seine Matratze. Hey, jetzt reicht's aber. Nicht schlecht, die Matratze. Aber die von Madame Elo war bestimmt weicher. Oder habt ihr es in der Garage getrieben, auf alten Reifen, Benzingestank in der Nase? Naja, die Geschmäcker sind verschieden. Jetzt hör mal gut zu, Alter, du bist ein Privatflegung. Mhm. Aber es geht dich einen Scheiß an, ob ich mir die Alte reingepfiffen habe oder nicht. So, und dann spuck aus, was du auf dem Herzen hast, und dann verpiss dich. Gut. Ich geb dir 100 dicke, fette Riesen. Du gibst Madame Elo schön brav den Schmuck wieder, den du ihr geklaut hast, und alles ist vergessen. Schmuck? Welcher Schmuck? Ich weiß von keinem Schmuck. Im Moment will Madame Elo die Sache gern vertuschen, wenn's geht. Solltest du ausnutzen. 100 Riesen sind nicht schlecht, finde ich. Also gut. Ich werde jetzt mir überlegen. Nicht schlecht, 100 Riesen. Hast du sie bei dir? Und du, die Klunker? Die sind nicht hier. Kaum war ich in meinem Zimmer, wollte Benesch sich leise davonmachen. Ich hängte mich an ihn. Er wusste, dass ich ihm folgte. So liefen wir durch das nächtliche Paris, aber nie über die Grenzen des 16. Arrondissements hinaus. Er wollte mich abhängen. Aber was man abhängen will, ist anhänglich. Wollen wir jetzt so mitten in der Nacht Luft schnappen? Wollen wir zusammen hingehen? Wohin? Dahin, wo du den Schmuck versteckt hast. Gehen wir zusammen? Ich gehe jetzt in das Bistro Ecke Rue de la Tour. Gute Idee, gehen. Dieser Schweinehund Benesch, alias Celestin, hatte mich eine kleine dunkle Treppe hinuntergestoßen. Eine Treppe ohne Geländer, ohne irgendetwas, woran man sich festhalten kann. Ziemlich amponiert, mit brummendem Schädel und schmerzendem Rücken, schleppte ich mich ins Hotel zurück. Ich fiel aufs Bett und schlief sofort ein. Ach. Ja. Ja. Madame Hello. Ah. Ich fürchte, dass etwas passiert. Bitte kommen Sie sofort. Zu Ihnen? Ja. Hm. Es geht hier etwas vor. Kommen Sie schnell, bitte. Ich legte den Weg zum Haus meiner Klientin in Rekordzeit zurück. Nur ein schwaches Licht aus einem der Fenster spielte in den Zweigen eines Baumes. Sonst war alles dunkel. Kommen Sie, Monsieur. Danke. Madame Hello hatte einen Pelzmantel übergeworfen. Im Frühling. Darunter blinkte Seide. Was ist denn mit Ihnen los? Sie sehen ja furchtbar aus. Ich habe mich mit Benesch getroffen und ihm ihren Vorschlag unterbreitet. Er wollte darüber nachdenken. Und dann hat er mich 15 Stufen runtergeschubst. Ein schrecklicher Mensch. Er war hier. Wann? Um Mitternacht, ungefähr. Was wollte er von Ihnen? Von mir wollte er nichts. Aber ich habe eine Nichte, Suzanne. Sie ist seine Geliebte. Deshalb hatte ich ihn hinausgeworfen. Nun ist er wiedergekommen zu Suzanne. Sie ist nicht mehr da. Sie ist verschwunden. Mit ihm. Großer Gott, dieser Skandal. Wenn mein Mann in ein paar Tagen zurückkommt. Monsieur, wir müssen eine Lösung finden. Ohne Polizei. Seien Sie still, da ist jemand an der Tür. Maman? Entrée? Was gibt's? Ein junger Mann, verschlafen, blass, mit verquollenen Augen und schmalen Lippen, sah mich erstaunt an. Ich hatte Geräusche gehört, Maman. Geh schlafen, André. Bitte. Bitte. Mein Sohn. Zwischen meinem Sohn, meinem Mann und meiner Nichte gibt es... Nun ja, egal. Kommen wir zu Suzanne zurück. Wissen Sie, wo sie sein könnte? Ich habe keine Ahnung. In Beneschs Hotel vielleicht. Ich weiß, wo er ist. Mein Gott, warum habe ich nicht früher daran gedacht? Wo ist das, Madame? Rue Bertrand. Wir haben da ein kleines Haus, eine Art Pavillon. Das Ganze verfällt so langsam. Ich ziehe mich schnell um. Schnell kam Madame Hello zurück. Immer noch ungeschminkt und unfrisiert trug sie unter ihrem Pelz jetzt ein Tweed-Kostüm. Sie zitterte unmerklich. Zum zweiten Mal an diesem Abend spazierte ich mit jemandem durchs nächtliche Paris. Im Park der türkischen Botschaft rauschten die Blätter der Bäume. Efeu hing dunkel von der schäbigen Begrenzungsmauer. Eine Laterne beleuchtete das holprige Pflaster. Auf einer der in diesem Viertel so häufigen Tafeln stand zu lesen, dass früher die Seigneurie Passy an die von Auteuil gegrenzt hätte. ist der Pavillon. Ein ziemlich steiler Weg führte zu einer Art Landhäuschen mit einem seltsam gefalteten Dach. Wie zusammengerollt lag es da. So belebt wie die Morgue. Niemand da. Kein Licht, kein Ton. Nichts. Ich zauberte meinen Revolver hervor und stürzte zum Haus. Die Tür stand offen und ein Gestank von Staub, stickiger Luft und Feuchtigkeit schlug mir in dem dunklen Flur entgegen. Von oben drang gelbliches Licht nach unten. Yves Benesch, alias Célestin, lag auf dem verrutschten Teppich. Suzanne hielt in ihrer kleinen Hand mit den eleganten Fingernägeln einen Revolver. Die weit aufgerissenen braunen Augen blickten erschrocken, ohne etwas zu sehen. Auf sie hat sie auch noch geschossen. Was habe ich getan? Was habe ich? Suzanne stand splitterfasernackt vor mir, aufrecht, unbeweglich, herrlich, unkeusch, wie aus einer giftigen Pflanze emporgewachsen. Ich habe den Mann getötet. Und meine Mutter habe ich auch getötet. Célestin! Der Chauffeur! Madame, bitte! Monsieur! Nachdem ich die liebreizende Suzanne und ihre Tante zu Hause abgesetzt hatte, schaute ich mir nochmal das Haus in der Rue Berton an. Ganz offensichtlich war das eine Liebeslaube für Madame und Mademoiselle. Ich fand die beiden Patronenhülsen und noch etwas. Unter einer Kommode lag eine herzförmige Brosche mit Diamanten. Unecht. Kommissar, hier ist Nestor Birma. Nun wissen Sie, wie spät es ist. Ich habe wieder einen. Ein was? Einen Toten, den ersten der Saison. Auf dem Weg vom Liebesnest in der Rue Berton zu der Jugendstilvilla in der Rue Ranelagh erklärte ich Kommissar Farou die Lage der Dinge und er brummte immer wieder in seinen Bart. Madame Hélot stammelte etwas von einer furchtbaren Tragödie und Farou mühte sich um den richtigen Ton in diesem vornehmen Ambiente. Ja, dann meine Anteilnahme, Madame. Wo ist Suzanne? In ihrem Zimmer. Ich habe Dr. Valoir angerufen. Er hat ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. In Suzannes Zimmer herrschte Chaos. Schweres Parfum hing in der Luft. Suzanne lag wie ohnmächtig da. Aber das ist ja noch ein Kind. Was habe ich Ihnen doch gesagt? 20 Jahre. Schläft sie schon lange so wie tot? Ungefähr 2 Stunden. Monsieur Burma hat Ihnen vielleicht erzählt, dass Suzanne sich selbst beschuldigt, ihre Mutter getötet zu haben. Nein, hat er nicht. Monsieur Burma erzählt nämlich nicht alles. Vor allem nicht, wenn es interessant ist. Dummes Zeug. Ja, also, ja. Ihre Mutter ist bei ihrer Geburt gestorben. Und das ist ihr Trauma. Sie ist etwas gestört. Man kann es ihr nicht ausreden. Also gut, Madame. Entschuldigen Sie, aber ich muss Ihre Nichte überwachen lassen. Madame Hélot schwieg verlegen. Ich hätte meine Klientin gern gefragt, ob ich sie weiterhin noch so nennen konnte. Aber Farou schob mich hinaus. Ab ins Bett. Aber im Hotel wartete ein Radioreporter auf mich, der Wind von der Sache bekommen hatte und unbedingt ein paar Worte von mir haben wollte. Chef? Sie sehen aus, als hätten Sie mal wieder einen Logenplatz gehabt. Erste Reihe. Ja, genau das hat Anna in meinem Albtraum gesagt. Sie hatten darin übrigens eine ziemlich üble Rolle, mein Schatz. Nackt, wie ein Vampir über einem Kerl schwebend, den Sie abgeknallt hatten. Ihr Chef, die Abendausgaben von Le Tour de Paris, François und Crépuscule. Ihr Freund Marc Couvet war sehr zurückhaltend. Mhm. Hört sich an wie eine Verlautbarung der Polizei. Und ein bisschen Reklame für Sie, wie immer. Sehr gut. Man muss es nur laufen lassen. Übrigens, letzte Woche ist schon mal was passiert im 16. Arrondissement. Eine junge Frau ist aus dem 5. Stock gefallen. Und in der Avenue Henri Martin ist ein Concierge überfallen worden. Gut. Sabatier und Sie schauen alle Zeitungen durch und stellen alles zusammen, was im 16. Arrondissement passiert ist. Mhm. Ja? Mhm. Birma. Monsieur Birma, hätten Sie Zeit zu kommen? Das ist wichtig. Sofort? Bitte. Madame Hélot war nervös und niedergeschlagen gleichzeitig, weil Kommissar Farou Rauschgift in Suzannes Zimmer gefunden hatte. Ich frage mich nur, wie sie sich das Zeug beschaffen konnte. Ich würde sagen, Yves Benesch. Ich nehme an, er gehört zu einer Gang von Schmuckdieben. Verbrecher? Hier in Passy. Wo denn sonst, Madame? Übrigens bin ich immer noch damit beauftragt, Ihren Schmuck wiederzufinden. Ja, selbstverständlich. Mhm. Hier, ist das Ihre Brosche? Meine? Aber ja. Ach, diese Imitation aus Blech und Glas? Schauen Sie genau hin. Sie haben wohl recht. Vielleicht klauen die Diebe den Schmuck, lassen Kopien anfertigen und bringen die dann wieder zurück. Ja, ja, so könnte es sein. Madame Hélot stimmte bereitwillig dieser gewagten These zu, ohne nachzufragen. Oh mein Gott. Wann ist ein Austausch der Schmuckstücke angenehmer für den Beklauten als ein einfacher Diebstahl? Interessiert Sie das nicht? Ja, ja. Und noch eine Frage, eine unwichtige, nur um zu wissen, wie weit Sie mir vertrauen. Bitte, bitte. Yves Benesch war doch mehr als Ihr Chauffeur, nicht wahr? Oh, Monsieur. Sie sind ein Ungeheuer. Warum quälen Sie mich? Mit diesem Mann hat das Unglück begonnen. Ich bin kein Moralapostel, Madame, von Moral verstehe ich nichts. Ich will es nur wissen, ja oder nein? Ja. Danke, guten Abend, Madame. Einen Moment noch. Sie trat auf mich zu und krallte sich in meinen Arm. Ihr Parfum, vermischt mit ihrem Schweißgeruch, nahm mir den Atem. Ich wollte den Schmuck wiederhaben, bevor mein Mann von seiner Geschäftsreise zurückkommt. Er sollte nichts merken. Und nun, er wird morgen oder übermorgen hier sein. Verstehen Sie, mein Mann ist ein schrecklicher Mensch. Ein Tyrann. Wenn mir etwas zustoßen sollte. Der Himmel bedeckte sich. Es sah nach Regen aus. Ich ging ins Hotel zurück, um meinen Mantel zu holen. Ja? Haben Sie sich gehört? Wo? Im Radio, das Interview. Nein. Übrigens, wissen Sie es schon? Was? Suzanne hat gestanden. Hä? Den Mord! In der Hotelhalle erwartete mich ein junger Mann von kaum 25 Jahren. Er trug einen eleganten, etwas zu hellen Anzug und unter der Nase eine Andeutung von Schnäuzer à la Charlie Chaplin. Ah, Monsieur Burma. Bitte? Mein Name ist Roger Lazer, Journalist. Ja, Sie sind ja ziemlich rührig, um Mitternacht noch unterwegs. Ich habe Sie im Radio gehört. Und ich glaube, ich kann Ihnen etwas erzählen. Ja, bei mir im Zimmer sind wir ungestörter. Nun? Höre. Zuerst möchte ich wissen, welche Rolle Sie spielen. Sind Sie ein Freund von Madame Hélot? Oder von Ihrer Nichte, dieser armen Suzanne? Madame ist meine Klientin. Warum? Warum hat sie Sie engagiert? Um den Schmuck wiederzukriegen, den man ihr geklaut hat. Aber das bleibt unter uns. So, und jetzt sind Sie dran. Tja, leider nichts. Wollte nur schauen, was Sie mir zu erzählen haben. Sie haben mir nur Blech erzählt. Und dann schließen Sie auch noch die Tür hinter uns ab, als wollten Sie mich einsperren. Ja, das mögen Sie gar nicht, was? Kleines Andenken an Ihre Zeit im Knast? Eine kleine Phobie? So eine kleine... Au! Entschuldigung, Alter. Bin in bester Absicht gekommen. Nach dem Auftritt von Lozère war mir klar, dass eine Bande ihre Finger im Spiel hatte, wie ich vermutet hatte. Aber was hatte Suzanne damit zu tun? Suzanne und die Gangster, was haben die miteinander zu tun? Also, Birma. Warum? Es geht um diese Suzanne. Ja, und? Sie hat doch auf Sie geschossen. Warum fragen Sie? Ich dachte, das wäre geklärt. Ja, schon, aber... Also doch nicht. Sie hat gestanden, auf Benesch geschossen zu haben, aber sie weiß nicht, warum. Er sei ihr Liebhaber gewesen, aber seit wann konnte sie nicht sagen. Aber auf Nestor Birma hat sie auf keinen Fall geschossen, sagt sie. Also entweder ist sie bescheuert oder sie will jemanden decken. Und wen? Ich will es ja gar nicht mehr wissen. In Paris wird überall geklaut und getötet. Darum muss ich mich auch kümmern. Sie sollten sich mal um Suzannes Bekannte kümmern. Außerdem sollten Sie sich den Revolver genauer ansehen, den Sie benutzt haben soll. Das war doch kein Damenpistölchen. Das ist schon untersucht. Ja. Und Fingerabdrücke auf der Tatwaffe? Nur die des Mädchens. Nicht sehr deutlich. Faru. Suzanne war vollgepumpt mit Drogen, schießt mit einem dicken Brummer rum und Sie nehmen das Kind auseinander. Mann! Ja, was soll das heißen? Das stinkt doch nach Berufsverbrechern, nach Gangstern. Apropos, letzte Nacht hatte ich Besuch von einem Roger Lozère, schon mal von dem gehört. Nein. Treiben Sie ihn auf. Wie sieht er aus? Trägt zu helle Kleidung und einen Charlie Chaplin-Schnäuzer. Am Nachmittag hatte Monsieur Hélo dem Hotelportier mitgeteilt, dass er mich sprechen wolle. Monsieur? Sie sind also Nestor Birma. Monsieur Hélo war vielleicht 2 oder 3 Jahre älter als seine Frau. Gute Figur, aufrechte Haltung, fast militärisch. Ich vermisste die Gerte in seiner Hand, mit der er sich gegen die Stiefel schlug. Ich mag keine Privatdetektive. Sie haben mich herbestellt. Sicher doch, weil Sie mir was zu sagen haben, Monsieur Hélo. Sagen Sie es und wir haben es hinter uns. Ich scherze nicht. Und werden Sie nicht frech. Dann schießen Sie los. Ich weiß, dass meine reizende Frau sie engagiert hat, um den Schmuck zu finden, den Celestin gestohlen hat. Mir ist völlig egal, was mit meiner Frau und ihrer Nichte passiert oder mit ihrer verdammten Familie. Ich trage einen hochanständigen Namen. Mein Fehler war es, in dieser Frau zu geben. Durch diesen Skandal ist mein Name schon beschmutzt. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Ihre Sorge ist legitim, aber woher wissen Sie, dass ich das will? Gehen Sie. Ich möchte Sie nicht mehr sehen. Monsieur, ich soll den Schmuck wiederfinden. Das ist mir gleich. Ja. Ich will nur... Ich weiß. Ihren Namen vor Verunreinigung bewahren. An mir soll's nicht liegen. Von mir aus können Sie in aller erhobenen Hauptes tragen Ihren Namen. Madame Hélo, Ihr Sohn... Raus! Gehen Sie zum Teufel! Sie und diese verfluchte Frau! Mein Sohn... Monsieur Hélo verlor völlig die Fassung, als ich seinen Sohn erwähnte und machte den Eindruck, als würde er sich gleich auf mich stürzen. Vermutlich mochte er deshalb seine Frau nicht so sehr, weil der Sohn das Ergebnis eines Fehltritts von Madame war. Oh Gott, und das im vornehmen Passé. Aber das löste keineswegs die Schmuckfrage. Vielleicht konnte die Fledermaus mir weiterhelfen. Zusammen mit 3 anderen Männern, die auf den ersten Blick nach Kammerdiener aussahen, spielte Monsieur René die Fledermaus in seinem Stammbistro Billot. In einer Spielpause schnappte ich ihn mir. Und da ich keinen Job vermittelt bekommen wollte von ihm, fragte ich ihn direkt, wozu seine Chauffeure denn noch alles verpflichtet wurden, außer dicke Karossen zu fahren. Ja, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, Monsieur Birma. Aber ich versichere Ihnen, dass sowas in der Art nicht vorkommt. Diese jungen Leute, die Chauffeure, meine ich, sind anständige Menschen. Trotzdem hat Benesch den Schmuck von Madame Hélo mitgehen lassen. Ach ja? Das scheint Sie nicht zu überraschen. Bei Benesch überrascht mich gar nichts. Ja, er ist das schwarze Schaf. Ist sowas vorher schon mal vorgekommen? Ich meine, Schmuckdiebstahl bei den Herrschaften? Nein. Oh, Monsieur René. Naja, Einmal vor ungefähr 2 Jahren, die Affäre Fisoré stand in der Zeitung. Bitte erzählen Sie es mir, wenn es doch schon in der Zeitung stand. Naja, Monsieur und Madame Fisoré hatten eine Art Vertrag geschlossen. Sie teilten das Personal auf, der Chauffeur für Madame, die Zimmermädchen für Monsieur. Aber Fisoré war wie alle Männer, er war eifersüchtig und meinte, seine Frau müsse ja nicht mit dem echten Schmuck prahlen, den er ihr geschenkt hatte, wenn sie mit anderen schläft. Also ließ er Duplikate anfertigen und verwertete die echten Stücke anderweitig. Aber der Chauffeur, der verdächtigt wurde, sie gestohlen zu haben, wehrte sich. Ja, so kam die Sache raus. Ja, jetzt erinnere ich mich. Wenn der Schwindel aufflog, dann ist doch auch der Mann gefunden worden, der den unechten Schmuck hergestellt hat. Allerdings. Erinnern Sie sich an den Namen? Das war ein sehr ehrbarer Juwelier an der Avenue Mozart. Moment, ich komme oft an seinem Geschäft vorbei. Wie heißt der? Rosenbaum. Ja. Raymond Rosenbaum. Ich schnappte mir das Telefonbuch und suchte Raymond Rosenbaum. Das Geschäft in der Rue Mozart war schon geschlossen, also versuchte ich es bei ihm zu Hause. Avenue Kléber. Ja? Monsieur Rosenbaum, der Juwelier? Nein, wohlverwählt, Monsieur. Die Stimme dieses Rosenbaum kannte ich bestimmt unter anderem Namen. Ich wählte noch einmal. Diesmal kam keine Verbindung zustande. Kein Besetzzeichen, nichts. Hinter der Tür von Raymond Rosenbaum war absolute Stille. Monsieur Rosenbaum, aufmachen, Polizei! Bitte öffnen Sie! Ohne Lärm zu machen, öffnete ich mit meinem Dietrich die Tür und schob sie behutsam auf. Im Türspalt erschien ein Gesicht von bleigrauer Farbe und mit verschleiertem Blick. Der linke Arm hing am Körper herunter und am Ende des Arms hing ein Revolver. Für Raymond Rosenbaum kam ich zu spät. Er gehörte den Flex. Sollten die ihn doch finden. Außerdem war ich todmüde. Vor dem Einschlafen kam mir noch kurz Roger Lozère in den Sinn. Seine Stimme war es, die ich an Rosenbaums Telefon gehört hatte. Ja, was gibt's Neues? Also, die Frau in der Rue Jasmin, das war eine Schlafwandlerin. Sie ist einfach so aus dem Fenster gefallen. Und? Bleibt noch der Überfall auf den Concierge in der Rue Henri Martin. Savater ist dran. Das ist ja schön. Noch was? Raymond Rosenbaum, Juwelier. Was sagt Ihnen das? Kommen Sie schnellstens in mein Hotel, Helene. Ich bin furchtbar einsam. Was? Und ziehen Sie was Schönes an. Wir gehen essen. Nach weniger als einer halben Stunde stand Elaine vor mir, zum Anbeißen in ihrem neuen Frühlingskostüm. Oh. Ich mag's nicht, wenn man mich mit Blicken auszieht. Ja, haben Sie einen besseren Vorschlag? Sehen Sie sich mal Ihr Dekolleté an. Das soll kein Vorwurf sein. Chef, Sie haben Probleme. Sonst würden Sie mich nicht zum Essen einladen. Schießen Sie los, ich warte. Wir gingen essen und ich versuchte mit Hilfe von Elaine mir den ganzen Fall noch einmal vor Augen zu führen, aber das war schwierig. Und wir waren etwas ratlos. Was halten Sie davon, Nestor, wenn wir eine kleine Spazierfahrt machen? Das bringt Sie auf andere Gedanken. Außerdem fahre ich so gerne mit Ihrem Dücker. Eine Spazierfahrt durch den Bois de Boulogne? Ah, wen haben wir denn da? Ist das nicht... Wer? Der da drüben? Ja, der Sohn des Hauses auf Abwägen. André Lo? der uneheliche Sohn des vornehmen Hauses. Das ist doch nur eine Vermutung. André Hélot ging nervös zwischen zwei Bäumen hin und her. Ein eleganter, chromblitzender Wagen rollte langsam heran und hielt direkt vor dem jungen Mann, der sofort einstieg. Am Steuer saß eine Blondine, die zweifellos zum Autosprech gehörte. Wer ist denn die Frau? Eine rollende Venus. Hm? André Hélot ist gerade dabei, sein Taschengeld auf angenehmste Weise unter die Leute zu bringen. Der Kleine steht auf Nutten. Hélène und ich fuhren dem Wagen nach bis zur Rue de la Pompe. Kurz hinter der spanischen Kirche an der Ecke Rue de la Tour verschwanden die beiden in der Villa Valentin. Gemütliche, diskrete Appartements für Erwachsene. Sollen wir es mal testen? Chef? Mhm. Hier ist doch die Avenue Henri Martin in der Nähe. Wir könnten Sabater einen Kontrollbesuch abstatten. In der majestätischen Avenue Henri Martin mit ihrer vierfachen Baumreihe war kein Parkplatz zu finden und ich musste fast bis zur Place de la Porte de la Muette fahren. Langsam gingen wir auf die Hausnummer 101 zu und bewunderten gebührend die Ruhe in den imposanten Häusern. Seltsam. Avenue Henri Martin kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber die Straße kennt doch jeder. Ah, in einem Zusammenhang. Hier war irgendwas Bestimmtes. Schauen Sie mal nach vorne, Chef. Ist das nicht Kommissar Farou? Ja, natürlich. Sie kommen mir gerade recht, Würmer. Suchen wir uns ein ruhiges Bistro? Ich muss mit Ihnen reden. In der Rue Adolphe Yvon fanden wir ein Bistro. Die Terrasse war bei dem schönen Wetter überfüllt, aber der Schankraum war fast leer. Viel Raum für viele lästige Fragen. Nestor, sagt Ihnen der Name Raymond Rosenbaum etwas? Nicht, dass ich wüsste. Hélène? Nein. Wohnt er in der Avenue Henri Martin? Nein, dort wurde ein Concierge überfallen. Ich dachte, das wüssten Sie wenigstens, wo doch Sabater schon hier rumschleicht. Ach ja? Rosenbaum war Juwelier. Und Sie sollen noch geklauten Schmuck wiederfinden. Kenne ich trotzdem nicht. Kennen wir trotzdem nicht. Ah. Aber er kannte einen, den Sie auch kennen. Kommissar Farou zog eine Bildserie aus seiner Tasche und legte sie vor uns auf den Tisch. Der Concierge hat Lucer erkannt. Der hat also diesen... Rosenbaum. Ja, wir haben Fingerabdrücke von ihm gefunden. Wie nennt sich Lucer sonst noch? Roger Etienne Lucer. Vorbestraft wegen Diebstahl und Kuppelei. Wissen Sie, wo Sie ihn schnappen können? Nein, Sie? Der zweite Satz der Fingerabdrücke, den wir bei Rosenbaum gefunden haben, gehört einem Kerl, der vor kurzem aus dem Knast ausgebrochen ist. Hat eine hohe Strafe zu verbüßen, wegen aktiver Kollaboration mit den Deutschen während der Besatzung. Der Kerl mochte Juden nicht. Rosenbaum. Ist etwas kompliziert geworden im Fall, nicht? Ich antwortete nicht. Gerade war mir eingefallen, an was mich die Avenue Henri Martin erinnerte. Massui. Kollaborateur ist 1947 hingerichtet worden und hier hat er sein Unwesen getrieben. Und was hat es mit dem Schmuck zu tun? Ich weiß nicht, ich suche immer noch... Den Schmuck? Nein, nicht den Schmuck. Den werde ich vielleicht nie zu Gesicht bekommen. Zurück im Hotel rief mein Assistent Savater an und berichtete aus der Avenue Henri Martin, was ich schon wusste. Ich beauftragte ihn, alles über Massui zu besorgen, was er beim Crépy und in der Bibliothèque Nationale kriegen konnte. Nestor Burma? Ja, Lucer oder Lasser. Ich wollte Ihnen nur sagen, Sie hatten recht neulich. Die Kleine ist unschuldig, sie hat niemanden umgebracht. Ja, Alter, heiße Tipps diesmal, hä? Also morgen wie immer zwischen dem zweiten und dem dritten Rennen an der Tribüne. Neben den Wettreitern, okay? Roger Lasserre, alias Lozère. Falscher Journalist, aber echter Einbrecher und Zuhälter. Aber einer mit Gewissen. In der Abendzeitung sah ich die Turfnachrichten durch. Morgen gab es Rennen in Auteuil. Gut. Unruhig lag ich auf dem Bett und dachte an die Rue Berton. An Suzanne mit dem Revolver in der Hand und dem Evas Kostüm. Ich musste mir das Haus nochmal ansehen. Das Haus lag wieder dunkel, still und friedlich da. Die Haustür öffnete ich ohne Problem. Derselbe abgestandene Geruch mit einer Variante. Parfum. In der ersten Etage war Licht und ich ging vorsichtig nach oben. Oh. Madame Hello stand mit dem Rücken zu mir, über ein Tischchen gebeugt. Ihr Gesicht war entstellt vor Erregung und Entsetzen, als ich mich bemerkbar gemacht hatte. Sind Sie... Inmitten von Einwickelpapier glänzten zwei Perlenketten, mehrere Ringe und Ohrgehänge. Ja, sind Sie mir gefolgt? Hat man sie Ihnen zurückgegeben, die Dinger? Hier, die Standuhr. Sie hat einen doppelten Boden. Das ist mir erst jetzt eingefallen. Ich dachte plötzlich, Celestin hat sie vielleicht hier drin versteckt. Na schön, das ist jetzt nicht mehr wichtig, ob das stimmt. Darf ich mal sehen? Bitte. Madame, der Schmuck ist täuschend unecht. Monsieur? Das geht Sie jetzt nichts mehr an. Meine Aufträge sind erst dann erledigt, wenn nichts mehr im Dunkeln liegt. Wussten Sie, dass der Schmuck unecht ist? Ja. Seit wann? Seit ich den Echten verkauft und ihn durch den Unechten ersetzt habe. Ja, Sie können sich ja nicht vorstellen, wie ich lebe. Mein Mann ist dann ein Ungeheuer. Ich war müde, zog von einem Sessel die Schutzhülle ab und setzte mich. Weiß Ihr Mann, dass Sie die Duplikate haben anfertigen lassen? Mein Gott, Sie werden es ihm doch nicht sagen. Ach, der Schmuck ist ihm egal. Wer hat die Duplikate angefertigt? Das geht Sie gar nichts an. Sie arbeiten nicht mehr für mich. Eben. Madame, verraten Sie es mir. Rosenbaum? Remo Rosenbaum. Werden Sie mich jetzt anzeigen? Wegen Mordes? Wie geht es, Susanne? Sie ist sehr krank, die Arme. Ich hatte eben ein ritterlicher Gauner angerufen. Ich werde ihn morgen auf der Rennbahn in Auteuil treffen. Er hat mir gesagt, dass Suzanne unschuldig ist. Unschuldig? Wie sollte ein Gauner so... Dem glauben Sie? Ich hatte Madame Hello in Aufregung versetzt. Das war zu spüren. Und ich hatte noch etwas. Als ich in dem Sessel saß, hatte ich etwas Hartes gespürt, das ich unauffällig an mich nahm. Eine Revolverkugel. Ein Kaliber, das auch gut und gern Suzannes Revolver hätte ausspucken können. Eine Kugel für Benesch, eine Kugel für mich und eine Kugel für wen? Ich hatte nur zwei Schüsse gehört. In dieser Nacht schlief ich sehr schlecht. Ich suchte die Tribüne neben den Wettschaltern und suchte Loser in der Menge. Nur drei Leute hörten die drei Schüsse, die vom Geschrei der Menge übertönt wurden. Der Kerl, der sie abgab, der sie fing, und ich. Ein paar Stufen über mir sah ich einen Körper liegen, Kopf nach unten. Obwohl der Schneuzer in seinem schmerzverzerrten Gesicht fehlte, erkannte ich Loser sofort. Jetzt trinken Sie erstmal, Nestor. Hm? Sie können doch nichts dafür, dass Loser erschossen wurde. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass ich Madame Hello von der Verabredung auf der Rennbahn erzählt habe. Von dem Mann, der mir Suzannes Unschuld beweisen wollte. Das heißt doch, dass Madame tief drin steckt in der Scheiße. Madame Hello, das hätte ich beinahe vergessen. Savater hat mir das Material über Massoui gebracht. Mhm. Dabei war auch ein Artikel aus einer Zeitschrift von heute. Hören Sie, Verbrechen zahlen sich nicht aus. In dieser Woche hat eine blutige Nachricht das Viertel La Muette erschüttert. Ein junges Mädchen aus gutem Hause hat offenbar unter mysteriösen Umständen den Chauffeur der Familie umgebracht. Wie wir erfahren haben, ist die Tante des Mädchens keine andere als eine gewisse Madame A., Name der Redaktion bekannt. Diese Madame A. hat nach der Befreiung 1945 nur deshalb keine Schwierigkeiten bekommen, weil sie Moulin, ihren Liebhaber, Gehilfe von Masui, wie ein Stück Vieh verraten hat. Mhm. Ziehen schwere Verbrechen immer noch schwerere nach sich? Ja. Und das stimmt so? Mhm. Moulin und Masui wurden am 1. Oktober 47 hingerichtet. Vor dem Erschießungskommando hat Moulin noch Sprüche losgelassen. Schießt aufs Herz, Jungs, und zielt gut. Mein Herz ist viel wert, in Witzbold. Was ist denn daran witzig? Er war herzkrank. Savater hat noch was entdeckt. Masui hat in Fränen den Wärtern gegenüber von einem Schatz gesprochen. Devisen, internationale Aktien, Edelsteine. Insgesamt ein Wert von 1,5 Milliarden alte Franc. Elaine, das ist das letzte Steinchen im Mosaik. Der Schatz der Abwehr. Und? Klingelt's noch nicht bei Ihnen, Nestor? Na, Sie reden doch immer von einer herzförmigen Brosche. Vielleicht war ja was drin in dem Herzen. Was hat Moulin gesagt? Mein Herz ist viel wert. In meinem Kopf wälzten sich Gedanken und Personen in einem unentwirrbaren Knäuel. Und wieder zog es mich in die Rue Bertin. Was war wirklich in dem Haus passiert? Wie schon ein paar Mal öffnete ich die Tür mit meinem Pfeifenreiniger und stieg die Stufen zur oberen Etage hoch. Bleiben Sie, wo Sie sind. Und Pfoten hoch. Grün im schmerzverzerrten Gesicht, hasserfüllt und bösartig, einen großkalibrigen Revolver auf meine edlen Teile gerichtet, stand er vor mir. Nicht bewegt! André Hélot, der Uneheliche. Kein Schritt! Damit kommst du nicht weit, Kleiner. Sie ist tot. Sie hat sich... Er ist tot. Aber meine Mutter, sie hat sich aufgehängt an einem Baum im Bois. Das ist ihre Schuld. Und deshalb werde ich sie töten. Schieß doch. So wie du auf Benesch geschossen hast, dann kommst du nicht aus der Übung. Mach weg. Ah! Die Polizei war gerade noch zum rechten Zeitpunkt gekommen. Florimond Farou hatte André überwachen lassen, weil der junge Herr undurchsichtigen Umgang mit der Halbwelt pflegte und in seinem Dunstkreis einige seltsame Dinge geschehen waren. Das hatte mir das Leben gerettet. Also, Nestor, ich bin gespannt auf Ihre Geschichte. Was haben Sie herausgefunden? Vor dem Jungen? Ja, vor dem Jungen. Vielleicht kann er uns ja auch helfen. Ja, also, Madame Hélot war die Geliebte von Moulin. 1945 zieht sie sich geschickt aus der Affäre. Sie verpfeift ihren Geliebten. Der verzeiht ihr aber und gibt ihr in den letzten Minuten vor seinem Tod zu verstehen, dass sie sich die herzförmige Brosche näher ansehen soll. Mein Gott, das ist ja eine richtig zu Herzen gehende Geschichte. Das Herz enthielt wahrscheinlich ein Dokument, das zu einem der Schätze der Abwehr führte. Aber Madame Hélot versteht die geheimnisvollen Worte nicht, die Moulin vor dem Erschießungskommando spricht. Und später braucht sie Geld. Ihr Mann hält sie nämlich auf Sparflamme. Der hasst sie von ganzem Herzen, lässt sie aber nicht scheiden, weil er sich an ihr rächen will. Wofür rächen? Ich vermute mal, weil sie ihm ihren Sohn untergeschoben hat. Hier, den da. Also, sie braucht Geld und beauftragt den Spezialisten Rosenbaum damit, Kopien von ihrem Schmuck anzufertigen. Bis dahin geht alles gut, aber dann gerät ihr Sohn, den sie vergöttert, an die Mädchen vom Autostrich. Auch nicht schlimm. Schlimmer ist schon, dass einer der Folterknechte Massuis aus der Avenue Henri Martin aus dem Knast ausbricht. Der weiß Bescheid über die Sache mit den Schätzen der Abwehr. Und entweder aus Zufall oder weil er schon einige Beschützer der motorisierten Amazonen kennt, nimmt er mit denen Kontakt auf, weiht sie in seine Pläne ein. Zusammen mit Lasserre oder Lozère geht er in die frühere Wohnung seines Chefs Massui. Aber das Unternehmen Hausdurchsuchung geht schief. Sie sprechen über die Pläne zur Schatzsuche und dabei fällt irgendwann mal der Name von Madame Hélot. Das vermuten Sie. Ja, das vermute ich. Es ist Ihre Aufgabe, meine Vermutung nachzuprüfen. Der junge Mann dort wird Ihnen sicher gern dabei helfen. Vielleicht gelingt es Ihnen ja sogar, den Ausbrecherkönig und seine Antisemitenfreunde einzuführen. Ja, weiter. Gut, ich vermute also, dass unser ausgebrochener Sträfling das Geheimnis der herzförmigen Brosche kennt. Spätestens, als er den Namen Hélot hört. Den Sohn haben wir fest im Griff, sagen die Automiezen. Er soll den Schmuck seiner Mutter klauen. Und zwar alles, nicht nur die Brosche. Den Jungen beiden sie besser nicht ein. Und der kleine Doofmann klaut auch den Schmuck. Stimmt das, Monsieur Hello? Ja. Wussten Sie, dass es sich um Imitationen handelte? Natürlich nicht. Woher denn? Und um den Sohn zu schonen, wird der Chauffeur beschuldigt. Den Rest, den kennen Sie ja, Ferro. Na, nicht alles. Was ist hier in der Rue Bertin geschehen? André, mein Kleiner, wir hören. Was hat er damit zu tun? Spuck's aus, André, komm schon. Célestin wollte mich erpressen. Dann habe ich geschossen. Die anderen haben mich dazu gezwungen, die waren ja auch da. Wer? Lasserre, der andere. Und dann? Sie haben mich allein gelassen mit der Leiche und da... Ja, und da ist er zu seiner Mutter gelaufen und hat geweint. Und die clevere Mutter hat den teuflischen Plan. Mein Sohn hat getötet, aber ich werde ihn retten. Und weil wir einen Täter brauchen, wird Suzanne, die Nichte, die Ehsüchtiges herhalten müssen. Aber dann passiert etwas, was die kriminelle Familie nicht vorausgesehen hat. Suzanne gibt auf mich einen Schuss ab. Aus Todesangst oder Nervenversagen. Hier, diese Kugel habe ich in dem Sessel da gefunden. Die dritte Kugel. Ich habe aber nur zwei Schüsse gehört. Monsieur Hello, stimmt das bis hierher? Ja, so war's. Aber die haben mich locker gelassen. Wer? Die. Sie haben Maman unter Druck gesetzt. Sie wollten die Brosche und den Namen des Juweliers. Rosenbaum. Mhm. Da hat's Lasserre gereicht und er wollte aussteigen. Aber das ist ihm schlecht bekommen. Na, dann hätten wir's ja. Tja. Und wenn ich mir überlege, dass alle für nichts und wieder nichts ins Gras gebissen haben. Für nichts und wieder nichts? Und wenn der Schatz wirklich existiert? Als ich das düstere Haus in der Rue Bertin mit den Flicks und dem Mörder verließ, hätte ich die Geschichte gern von mir abgeschüttelt. Aber noch lange blieb ein Geschmack von Asche in meinem Mund zurück. Das stille Gold der alten Dame. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Leo Mallet. Aus dem Französischen von Hans-Joachim Hartstein. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Nestor Birma, Christian Brückner. Hélène, Sabine Postel. Kommissar Farou, Wolfgang Höper. Madame Hello, Renate Schröter. Monsieur Hello, Klaus Weiß. André Hello, Marc-Oliver Bögel. Benesch, Christian Körner. Lozère, Karl-Friedrich Serafin. In weiteren Rollen Gottfried Breitfuß, Willi Schneider, Doris Wolters und Nele Voigt. Ton Udo Schuster, Schnitt Gabi Kemper, Regieassistenz Kirstin Petri, Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Südwestrundfunk 1998.